Also einen schönen guten Abend. Ja, also mein Teil, muss ich sagen, wird also wahrscheinlich ein sehr theoretischer Teil sein und ich werde versuchen, ihn gelegentlich ein bisschen aufzurocken und gleich damit mit diesem Buch, um das geht, um das Seminar 20, von Jean-Claude, das ich mir aus einer der Teilbibliothek der Universitätsbibliothek ausgeborgt habe, wo hinten, also das also natürlich angeschmiert ist, wie alle diese ausgeborgten Bücher, und hinten steht eine Bemerkung, eingekreist, Seite 130, und daneben steht Denken und darunter in Anführungszeichen Völlig. Also offensichtlich ist es etwas, was sich hier durch das Buch als Leitlinie zieht. Wir haben unsere Lektüre, hat sich mit dem Körper beschäftigt. Warum eigentlich? Es ist vor kurzer Zeit ein Buch erschienen, Herausgeber Peter Geisler, Günther Heisterkamp, Psychoanalyse der Lebensbewegungen zum körperlichen Geschehen in der psychoanalytischen Therapie. Und das Buch beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld von Psychoanalyse und Körpertherapie. Also, wobei ich also da auf dieses Spannungsfeld von Körpertherapie gar nicht eingehen will. Ich möchte nur ein Zitat bringen. Die Herausgeber sprechen im Vorwort ganz richtig davon, dass in einer körperlichen Haltung oder einem einzigen Lächeln sich oft eine dermaßen große Fülle an möglichen Bedeutungen verbirgt, dass wir sie sprachlich nur mühsam und höchstens annäherungsweise erfassen können. Und das erinnert an den alten Vorwurf, dass die Psychoanalyse vom Körper den Körper sträflich vernachlässigt hat und mit ihr besonders durch den Bezug zur Sprache, zu Vorstellungen, zu Träumen und zu Fantasien. Und wir haben uns damals gemeinsam eine Reihe von Texten ausgesucht, die wir da jetzt nicht einzeln durchgehen werden, sondern wovon ich jetzt einmal anfangen möchte und wovon wir, glaube ich, beide heute sprechen wollen, ist das Bild vom Körper, mit denen die Psychoanalyse, insbesondere die lacanianische Psychoanalyse, operiert. Und als erstes zeige ich Ihnen eine kurze Sequenz aus der Staffel 7 und der Episode und daraus aus der Episode 7 von Star Trek Raumschiff Voyager. Die Geschichte ist einfach erzählt. In einem Ablegerschiff des Raumschiff Voyager, in dem Experimente im Weltraum gemacht werden, befinden sich drei Personen. Erstens der Fenrich Kim, zweitens eine weibliche Person, Seven of Nine, und drittens ein Computerprogramm, ein holographisches, sogenannter Doktor. Und das Ganze beginnt damit, dass dieser Doktor hier, Seven of Nine, ein Ergebnis seiner Forschung bekommt. I thought you might find this interesting. Pre-animate biomatter. Look deeper. An undeveloped nucleus contained in a cytoplasmic matrix. And buried deep inside that nucleus, primitive strands of DNA. The beginnings of life, sir. What's your point? When I look at this, I don't see a mere cell. I see the potential for literature, art, empires, and kingdoms. Perhaps your visual subroutines are malfunctioning. Also, diese phantasmatische Auffassung eines noch sehr rudimentären Körperbildes von DNA-Strängen ist die Reaktion von Seven of Nine darauf, dass es eine offensichtlich funktionierende kortikale Subroutine nicht ganz gut. Die Spur, die wir so verfolgt haben, wurde gelegt durch einen Text von Ulrike Kadi, Keine Frau, kein Körper, erschienen 2006 in Paris, und der ganze Text hat sich eigentlich um zwei Aussagen gedreht, die immer als Skandal empfunden wurden und auch heute noch werden gelegentlich und Ströme von Literatur hervorgerufen haben, nämlich die zwei Sätze von Lacan, es gibt kein Geschlechtsverhältnis und die Frau existiert nicht. Und damit beschäftigt sich Ulrike Kadi. Gehen wir einen Schritt dahin, dass wir uns dem Konzept Freuds und der Ausdifferenzierung des psychischen Apparates aus dem triebhaften S zuwenden. Aber auch der Bedeutung des Narzissmus, diese Ausdifferenzierung für den Narzissmus, also wie für die Identifikation und für die Ich-Bildung. Und da schreibt Cremonini in einer Arbeit, Sigmund Freud, der gelebte und der phantasmatische Leib 2012, In dieser hochkomplexen Neuerung gelangt Freud zu Einsichten, die ihn in die Nähe eines phänomenologischen Leibkonzeptes bringen. Es ist insbesondere die Entstehung eines einheitlichen Ich-Bewusstseins, bei dem Freud die Rolle des Körpers, wenn auch nur im Sinne einer Analogie, betont. Freud schreibt in Das Ich und das Es 1923, das Ich ist vor allem ein körperliches. Es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche. Und in der von Freud autorisierten englischen Ausgabe kommt dazu, das Ich ist in letzter Instanz von den körperlichen Empfindungen abgeleitet, vor allem von denen, die von der Oberfläche des Körpers herrühren. Es kann also als eine seelische Projektion der Oberfläche des Körpers betrachtet werden, neben der Tatsache, dass es die Oberfläche des seelischen Apparates ist. Also überraschenderweise fasst Freud den projizierten Körper selbst als Oberfläche auf. Damit kommt der Ich qua körperlich nicht erst durch die Projektion Oberflächencharakter zu, sondern der Körper selbst zeichnet sich durch die Eigenschaft einer Oberfläche aus. Auf dieser reinen Oberfläche, die Deleuze als die Hochzeitsfeier der Sprache und des Unbewussten auffasst, zirkulieren die Zeichen der Sprache, wobei der Sinn als Effekt des gleitendsten Zeichen an der Oberfläche entsteht. Anzumerken ist, dass in der Logik des Sinns in der deutschen Übersetzung diese schöne Formulierung abgeschwächt übersetzt wird mit einer innigen Beziehung der Sprache und des Unbewussten. Von der Hochzeitsfeier der Sprache und des Unbewussten. Die Bedeutung dieser Oberfläche wird von Lacan in seinem Kommentar zur Freuds These der Ich-Bildung herausgestellt. Er schreibt, Freud unterstreicht, dass das Ich die allerengste Beziehung zur Körperoberfläche haben muss. Allerdings bezieht sich diese Körperlichkeit nach Lacan nicht auf die Sinnesempfindungen der Oberfläche, sondern auf die Oberfläche als Form. Es geht nicht um die sensible, sensorische, eindrucksfähige Oberfläche, sondern um diese Oberfläche, sofern sie in einer Form reflektiert wird, schreibt er an derselben Stelle im Sinne. In der Reflexion seines Körpers im Spiegelstadium lernt das Kind sich als Form zu erkennen. Über die Wahrnehmung des Bildes erkennt sich, wir wissen, im Spiegelstadium das Kind sich in einer abgegrenzten Gestalt, das menschliche Individuum. Der Körper wirkt als einseitige Oberfläche. Lacan hebt aber auch die Täuschung hervor, die sich für das Kind mit der Verwechslung von Bild und eigenem Körper verbindet. Seine narzisstische Verliebtheit in sein idealisiertes Spiegelbild steht im Gegensatz zu seinem unvollkommenen, bei dem kleinen Kind etwas botschaften, eigenen Körper. Die traditionelle Repräsentationslogik wird im Spiegelstadium umgekehrt. Das ist ein Einschnitt, um den die ganze Psychoanalyse auch kreist. Die traditionelle Repräsentationslogik beansprucht den Primat des Repräsentierten, der für das Kind, vor dem Repräsentieren, vor dem Spiegelspiel. Im Lacanischen Spiegelstadium bringt das Spiegelbild als Repräsentierendes zuallererst das Repräsentierte hervor. Die Illusion eines einheitlichen Körpers, der qua Körper-Ich die Identität des Ichs gewährleistet. Anders ausgedrückt, der Vorrang des Signifikats, das heißt des Ichs, als sich selbst gleichbleibende Substanz wird aufgehoben, zugunsten einer Theorie des differenzierten Spiels der Signifikanten, in dem die Identität als nachträglicher Effekt auftritt. Calmonini schreibt in dem gleichen zitierten Aufsatz, es ist schwer, sich von der Bedeutung des Leibes als der phänomenologisch gedachte Leib in der Psychoanalyse ein klares Bild zu machen. Dazu sind die Verhältnisse zu verwickeln. Ein paar Worte zu diesem massiven Topos-Leib. Der Leib ist grundsätzlich eine andere Erfahrung, als alle anderen Körper sie für mich haben. Auch kann ich meinen Leib nicht verallgemeinern. Aber nur durch ihn kann mir etwas leibhaftig gegeben werden. Ich wirke durch meinen Leib, durch ihn setze ich mich mit meiner Umwelt in Beziehung. Husserl nennt das, in meinem Leib schalte und walte ich unmittelbar. Er ist ja auch notwendig bei aller Wahrnehmung dabei. Den Körper habe ich, ein Leib bin ich. Und Husserl betont auch die Privilegierung des Tastsinns gegenüber dem Sehsinn, der Leib nimmt in der taktilen Wahrnehmung nicht mehr etwas wahr, sondern er empfindet sich dabei auch immer selbst. Er ist mir originär gegeben. Vom Fremdleib kann ich aber nur eine sekundäre Erfahrung haben und geben. Ich kann in einen anderen Körper nicht hineingehen. Ich kann mit ihm nicht gehen. Der andere erscheint mir nur als Körper leibhaftig, also wahrnehmungsgemäß originär, als Leib aber, als Bewusstseinswesen, nur vermittelt leiblich. Husserl nennt das das einfühlende Hineinversetzen. Und das führt er auf die Leibmotorik zurück. Dass ein Ich sich an die Stelle eines anderen versetzen kann, hängt mit dessen motorischer Potentialität zusammen, wohin zu gehen, jedes Wort in ein Hier zu verwandeln. Der Leib mit seiner sensorischen Ausstattung ist sozusagen das natürliche Medium der Welterschließung. Er stiftet Zeit und Orientierung. Der phänomenologisch gedachte Leib erschließt die Welt der Objekte. Die psychoanalytische Konzeption des Triebleibes nimmt den Leib aber nicht jetzt so wie vorher als etwas Ursprüngliches wahr, sondern als etwas, das erst im Prozess libidinöser Besetzungen Konsistenz und Bedeutung erlangt. Der unbewusste Triebleib und seine Repräsentationen, also seine erogenen Körperzonen, erschließt die Welt der Begehrsobjekte. Eigentlich ist es eine Umwelt, denn das Objekt des Begehrens ist, wir wissen, in seinem Kern phantasmatisch. Die sogenannten Partialobjekte, Brust, Fels, Penis und so weiter, sind nicht natürliche Objekte des Begehrens, sondern phantasmatische Positivierungen von Körperöffnungen, Verkörperungen, die erst durch einen Bruch mit der Unmittelbarkeit, Privation, Frustration, Kastration dann psychisch unerfüllt werden. Der unbewusste Triebleib verhält sich also exzentrisch zum gelebten Leib. Der Sinn, der sich in diesem manifestiert, in diesem unbewussten Teil, wird als Unsinn, als Störung und als Fremdkörper. Damit sind wir allerdings noch immer nicht bei diesem Inia, der Rapport sexuell, dieser Satz, es gibt kein Geschlechtsverhältnis. Ein kurzer Einschub. Inia im Französischen ist eine wesentliche stärkere Aussage als es existiert nicht. Es gibt nicht, was stärker ist, es existiert nicht. Die Geschlechtsverhältnisse existieren nicht. An anderer Stelle sagt Lacan, Lothar existiert. Der andere existiert nicht, aber er kann noch in der lacanianischen Vorstellung existieren, außerhalb stehen, nicht ins Innere eingeschlossen sein. Ex-Team, nicht Intim, wie wir heute schon besprochen haben. Und noch ein zweites Wortspiel, rapport sexuell, bedeutet auch nicht nur Geschlechtsverhältnis, es ist auch ein Wort für Geschlechtsverkehr. Natürlich behauptet er auch nicht, dass es keinen Sex gibt, das wäre verblödet. Ne? Was er meint, ist Relation, Beziehung, Verhältnis, Proportion. Und schon viel früher, 1967, im Seminar 14 schreibt er, das große Geheimnis der Psychoanalyse besteht darin, dass es keinen Geschlechtsakt gibt. Wobei Geschlecht sagt hier eher als eine Fehlleistung und nicht als eine richtige Handlung von ihm gesehen wird. Etwas zum Weiteren soll gleich vorausgeschickt werden. Für Lacan ist die sexuelle Differenz eine rein formale Struktur unseres symbolischen Universums. Die sexuelle Differenz ist nicht unmittelbar an die physiologischen Funktionen von Sexualität gebunden. Umgangssprachlich assoziieren wir ja mit sexuell körperlich und Freud hat sexuell als etwas definiert, was Lustgebend sucht, unabhängig auch von sexueller Erregung, wobei auch dieser Lustgebend das Körperliche umfasst. In diesem Seminar 20, in dem diese skandalösen Sätze stehen, geht es also darum, nach Lacan, dass es kein direktes Verhältnis zwischen Männern und Frauen, als sie Männer und Frauen sind, gibt. Irgendetwas verhindert die Beziehung, die Interaktion, und dem wollen wir uns zuwenden im Weiteren. Es geht dabei um die Rolle des Körpers der Frau und auch das Körperkonzept war quasi im Allgemeinen. In diesem von uns bearbeiteten Text von Ulrike Kade arbeitet sie sich ab an einem Text von Paul Verhaeghe über das Körperkonzept Lacans, und an dieser Linie möchte ich mich jetzt auch weiter entlang bewegen. Voraussetzung ist, dass hier wir die Arbeit Lacans, was wir ja wissen, nicht nur als Momentaufnahme, sondern als ein Work in Progress sehen mit den entsprechenden Veränderungen. In dieser Beziehung zwischen Subjekt und Körper gibt es in seiner Entwicklung drei Perioden, von denen jede eine Weiterentwicklung der vorhergehenden ist. Ich möchte zum Anfang gleich aber zitieren. Erstens der Körper als Oberfläche. Kurzfassung des Inhaltes: Ich habe einen Körper durch den anderen. Zweitens der Körper als Öffnung. Der andere unterliegt dem Trieb des Körpers, der kein Körper im üblichen Sinn ist. Und drittens der Körper als Umschlagplatz. Der Körper ist der andere. Das sind diese aneinanderschließenden Phasen im theoretischen Gebäude. Der Körper ist Oberfläche. Ich habe einen Körper durch den anderen. Erster Teil. Diese erste Phase ist geprägt von dem Gegensatz zwischen symbolischem und imaginären, und über das haben wir ja eigentlich schon geredet. Zu ergänzen ist allerdings dabei, dass ohne die, was man vielen Autoren, ohne die begehrende Bezugnahme des anderen, die Oberflächenwahrnehmung des Körpers keine Bedeutung hat. Wir denken im mikrosozialen Feld daran, an den Blick der Mutter, die Mutter benennt das Kind, den Körper des Kindes, sie bestimmt den Körper des Kindes, wie er aussieht, sie begleitet ihn, sie greift ihn an, und auf der Ebene der Gesellschaft wird das Aussehen des Körpers bestimmt durch den anderen im Sinne von Medizin, Genderrollen, Rollenmuster, Kunst und anderes. Es wird bestimmt, was ihm gut tut, was er essen soll oder trinken soll. Der ganze Erotizismus der Gesellschaft spielt ja auch eine Rolle. Der Körper ist also die Oberfläche, auf der der andere sich einschreibt. Das heißt aber dann auch, dass das Selbstbewusstsein auf einem Körper beruht, das von einem anderen herkommt. Der Kern der Identität kommt also von außen. Man könnte also Rambon paraphrasieren, der das an sich anders gemeint hat: Je ne suis autre, ich bin ein anderer. Da wird aber natürlich jetzt ein innerer Mangel vorausgesetzt. Das ist die Voraussetzung, dass da irgendwas fehlt, das gefühlt werden kann, wäre dieser Mangel nicht vorhanden, dann wäre diese Theorie nicht stimmig. Und das Signifikant dieses Mangels im Symbolischen ist der Fallus. Und mit dem Mangel korrigiert auch immer das Begehren, wie wir wissen. Und die Ursache des Begehren im weiteren Verlauf wird von Lacan dieses nicht benennbare Objekt A benannt. Festzuhalten ist also, ohne Mangel kann das Subjekt nicht entstehen. Fink beschreibt das in seinem Buch über die Subjektkonstitution am Beispiel des Kindes, das alles bekommt, das dem alles vor den Augen abgelesen wird, dem nie was fehlt, und er sagt, na gut, sozusagen, warum sollte das Kind eigentlich reden? Ne? Das ist aber der Witz, wenn das Kind bis ins 10. Lebensjahr nicht redet, und irgendwann einmal sagt er, die Suppe ist kalt. Ne? Der Papa sagt, du kannst da reden, sagt er, wieso, weil alles in Ordnung. Ne? Und dann geht es so, in dieser Art sieht es offensichtlich. Ich finde, also, der Mangel ist es, der das Subjekt dazu bringt, etwas zu begehren, um den nicht bloß zu fordern. Nun, eingeführt wird dieser Mangel durch etwas, was Lacan die phallische Funktion nennt. Und diese phallische Funktion spielt eine entscheidende Rolle, wie wir jetzt dann sehen werden, wie der Lacan rangeht an die Definition der männlichen und weiblichen Struktur. Die Entfremdung, die Entfremdung der sprechende Wesen unterworfen sind, weil sie in der Sprache unterworfen sind. Soweit also zu diesem ersten. B, der Körper als Öffnung. Hier steht im Brennpunkt das Reale. Als Ursache des Imaginären und des symbolischen Kombination. Kali nennt das eine Doppelpackung in einem anderen Text. Und in dieser Entwicklung sehen wir einen Shift vom Signifizierten oder imaginären Körper zu dem, was dann Organismus genannt wird. Dieser Organismus ist wieder bezeichnet oder bestimmt durch Öffnungen, durch Löcher, funktioniert über den Trieb. Wir haben also ein Schiff von Makar 1 zu Makar 2. Und dahinter steht auch ein Schiff vom Gesetz zur Ursache. Die Grund, ein Gesetz, das ist die Grundlage der Regeln im Symbolischen. Das bestimmt den Körper, wie er funktioniert. Bei der Ursache ist es aber komplizierter, der Eiche nennt das Introduction of something completely different. Der Körper hat hier in diesem zweiten Teil seine Ursache im Unbestimmbaren, im Unvorhersagbaren, im Realen. Dieses Reale kann aber auch nicht repräsentiert werden im Trieb, kann auch nicht assimiliert und auch nicht vermittelt werden. Man könnte also sagen, so nennt es Uredikale, die zweite Phase der lakanischen Theorie kreist um das Reale wie um ein Loch. Und sie betont auch die Bedeutung der Körperöffnungen zu Innenraum. Das sind die Löcher, die Genuss ermöglichen. Die Öffnungen bilden den Ausgangspunkt der libidinösen Besetzungen des Körpers. Und nicht nur Lust, sondern auch Schmerz und Unheimlichkeit, die sich mit Penetration, mit Eindringen verbinden. Allerdings müssen auch diese Öffnungen entsprechend besetzt werden, mit erogenen Zonen, mit Zentren der Regbarkeit. Sie schreibt einen schönen Satz, emmentaler Käse ist trotz seiner zahlreichen Löcher kein verbreitetes Synonym für Lust. Also, Öffnungen, Löcher, erogene Zonen. Gerade schreibt, sie lassen sich als jene Stellen verstehen, an welchen das Symbolische auf das Reale trifft. Hier werden die Körper für genitale Lust vorbereitet. Strukturiert mit Mitteln der Selbstberührung, mit Rhythmen der Aufnahme und des Ausstoßens, mit einer Verschieblichkeit von Grenzflächen und einer Erogenisierung der Ränder. Und erinnern wir uns daran, dass Grenze, Mangel, Grenze, von der wir gerade gesprochen haben, Mangel, aber auch ein Verlust in der Lacanischen Logik von zentraler Bedeutung sind. Sie in Summa konstituieren sie das, was Lacan die Kastration bezeichnet. Wenn wir jetzt die Perspektive auf das Reale erweitern, ändert sich alles. Das Reale des Organismus wirkt dann insofern als Ursache, indem es einen sehr ursprünglichen, geradezu primordialen Mangel, einen grundlegenden Mangel enthält, und der ist viel grundlegender als das, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Es ist, kurz gesagt, der Verlust des ewigen Lebens, das paradoxerweise, der paradoxerweise dann eintritt, wenn der Augenblick der Geburt des Menschen eintritt als geschlechtliches Wesen, als sexy being, dem Augenblick ist es verloren. Also die nicht-sexuelle Vermehrung trägt in ihrer Repetition, in ihrer Geschlossenheit der Kette die Möglichkeit auf ein ewiges Leben in sich, die Reproduktion, damit auch Sexualität, die bringt aber den Tod des Individuums mit sich. Und der Wunsch, diesen Verlust ungeschehen zu machen, kennzeichnet bei Freud unter anderem sehr grundlegend den Todesfall. Dritter Teil. C, der Körper als Unfall. Jetzt sind wir eigentlich dort, wo wir hinwollen, wir sind im Seminar 20 und der dritten Phase der lacanischen Körpertheorie. Und sie ist geprägt vom Genießen als Zentralbegriff, der Lacan in den späten 60er Jahren ausarbeitet. Und dieser Doktor im Film, der ist ein Hologramm. Und jetzt wird dieses Forschungsschiff, das ist keine Ableger vom Raumschiff Voyager, wird von Aliens gekapert. Diese Aliens schauen aber sehr humanoid aus und sind eigentlich auch ganz frisch. Warum jetzt gekapert? Weil sie mit einer Sonde feststellen, dass dieses Programm, dieses Photoner-Programm an Bord ist, mit dem haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Und diese drei, der King, die Seven of Nine und der Doktor, werden festgesetzt. Und es gelingt aber, dass Seven of Nine, aufgrund die Vorgeschichte ist uninteressant, eines Ports, auch einer Öffnung, diesen Doktor in sich zu inkorporieren. Und selber offline geht, eigentlich der Tochter, jetzt auf die Kommandobrücke versucht, den geheimen Code dieses Schiffes herauszukriegen. Dabei kommt es mit dem Verwicklung, mit dem ganz fashion Captain, es mit einem Bus. Etwas später wird sie selber offline, also wie eine Frau, massiert von der außerfashion ersten Offizierin. Und jetzt geht also selber offline zurück in dieses Gefängnis, in dem sie drinnen sind, und holt den Doktor wieder hervor. Und wenn sie vielleicht Indulgence in dem Sinn als Genießen übersetzen, werden Sie vielleicht verstehen, warum ich diese Szene ausgesucht habe. Did you get a look at that computer? During the one brief moment when the doctor wasn't indulging himself. I think I've shown considerable restraint under the circumstances. Kissing Rennick on the bridge, is that your idea of restraint? Kissing? Not that it's any of your business, but if you must know, Rennick kissed me. And the massage you got from Lieutenant Jarrett? Entirely therapeutic. You became sexually aroused in my body. When did it become a crime to enjoy a sensation or two? Of course, you'd be the last person to understand that. What do you mean? The whole world is full of experiences and sensations, but you insist on denying yourself. Instead of replicating caviar, you choose nutritional supplement 13 alpha. Caviar is an indulgence. Indulgence is what makes life worth living. Shh! These last few days have been a revelation. Feeling your lungs filled with air. The surge of adrenaline through your veins. Until I spent a day in your skin, I never knew what I was missing. You may have been better off not knowing. Indulgence is what makes life worth living, heißt dieser schnell gesprochene Satz, wenn ich noch mehr Ballinger werden und nicht richtig verstanden habe. Also darum geht es natürlich. Das ist sicherlich ein sehr längliches Begriff, diesen Taschen. Man muss natürlich wissen, dass der Druck des Computerprogramms natürlich auch keine Empfindungen hatte bislang. Zum ersten Mal hat er diese Revelation, also er spürt den Atem, er spürt das Pulsieren des Blutes und ähnliche Dinge. Und selber auch nein, die in sich trägt, kriegt das nicht die ganze Zeit mit und fühlt sich also sozusagen hier also fast missbraucht. Eine sehr, übrigens eine der heitesten Folgen aus dieser Serie, trägt auch den Titel Body and Soul. Also, wir haben also den Körper als Oberfläche, ich habe den Körper durch den anderen. Der Körper als Öffnung, der Triebhaftigkeit, der Körper unterliegt dem Trieb, der andere unterliegt dem Trieb des Körpers. Und jetzt kommen wir zu der Körper als Umschlagplatz. Kurzer Satz dazu, Kurzfassung, der Körper ist der andere. Fischek hat das auch mit dem, hat diese Kurzfassungen auch mit dem Film Alien paraphrasiert. Erste Phase, es gibt ein Alien draußen, das in uns eindringt. Zweite Phase, es gibt ein Alien in uns, das uns bestimmt. Dritte Phase, es gibt ein Alien als solches. In dieser dritten Phase nimmt Lacan diese Opposition symbolisch real eben auf der Ebene des Genießens, Jouissance, wieder auf. In der Kopfgespannung diese zwei Formen des Genießens, die er ausarbeitet. Das phallische Genießen, das körperlich ist und mit dem Sozialtrieben zu tun hat, und das, was er dann nennt, das andere Genießen. Eine Jouissance des Körpers ohne geschlechtlich zu sein, asexuell, jenseits des Signifikanten, unbeschränkter Genuss. Und dahinter steht eine fundamentale Position zwischen Leben und Todesdrift. Also, zur phallischen Jouissance. Jouissance ist bei Lacan in erster Linie durch das Verhältnis zum Signifikanten bestimmt. Wie soll man das verstehen? Gondek schreibt, der lacanische Signifikant ist ein Zeichen Machendes, vor- und unabhängig von dem Zeichen. Also er produziert ein Zeichen. Für sich genommen ist der Signifikant ja nicht ein Bedeutungsträger, sondern etwas, das Effekte bzw. Zeicheneffekte Signifikanten mit semantischer Funktion in die Welt setzt. Über diese Wirkung hinaus gilt für den Signifikanten im Übrigen, Seminar 20, Seite 25, der Signifikant ist blöde. Also blöd denkbar. Nur, dass der Signifikant kein Körper ist. Der Körper kommt im Zusammenhang mit dem Signifikanten erst dann ins Spiel, wenn man den Mund aufmacht, was zu sagen oder die Hände bewegt, um was zu schreiben. Wenn jemand, also Zeichenform von Buchstaben, Zeichenform von Buchstaben, da gibt es diese schöne Geschichte von Dieter Sischek, der einen Vortrag über, über das Geschlechterverhältnis erzählt, also Geschichte, er sagt, wenn Sie jemand die Hand geben, ist das an sich eine relativ unerotische Angelegenheit. Nicht? Er sagt nur, wenn Sie jemand die Hand geben, and you are squeezing, you are holding the hand, and you are squeezing the hand, rückenbekannt. Da wird ja schon was ausgedrückt, nicht mal mit einem erotisch gefärbten Hintergrund. Und, irgendwo, glaube ich, gibt es auch ein Zitat von der Subhanschütze, wo sie sagt, so ungefähr, man kann auch die normale Sexualität so sexualisieren. Also, für Lacan stehen also dieser Signifikant und die Jouissance in einem Verhältnis der Kausalität zueinander. Der Signifikant ist die Ursache des Gewissens. Diese Instanz dieses Signifikanten, des Zeichenmachenden, ermöglicht also nicht nur Zeichen als Bedeutungsträger, sondern auch etwas, das über das Zeichenhafte hinausgeht. Wenn wir beim Reden keine Mitteilungen machen, so geben wir eben nur Laute oder Klänge von uns. Es gibt also immer so eine irreduzible körperliche Komponente beim Sprechen und beim Schreiben, die von der semantischen Funktion zu unterscheiden ist und die Lacan eigentlich als eine Wirkung des Sprechens und des Schreibens betrachtet. Einschränkung zu dem Ganzen. Also, es gibt eine, ich sage, der Signifikant ist die Ursache des Gewissens und Signifikant steht mit der Jouissance in Verbindung. In ihrer ursprünglichen Form, es gibt eine ursprüngliche Form der Jouissance, die so eine Art verlorenes Paradies darstellt. Das ist vor dem Eintritt in die sprachliche Ordnung. Eine unmittelbare Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse. Wo das Kind ganz Körper ist. Alles ist erfüllt. Essen, Wärme. Das nicht geborene Kind paradigmatisch dafür genießt in diesem Sinne unbegrenzt. Also, das ist eine, da braucht es auch keine Signifikanten und keine Zeichen, das ist eine Jouissance vor dem Wort. Da spielt der Signifikant keine Rolle. Die Lusterfüllung, die Jouissance, von der wir reden, entspricht einem Begehren des Subjektes, das aber dem Gesetz unterworfen ist. Sie kann also, das Gesetz ist, bestimmt die Grenzen der Sprache. Die Jouissance kann also nur zwischen den Zeilen sozusagen ausgedrückt werden. Dort, wo die Sprache, wie jemand schreibt, nicht hinkommt. Also in diesem Sinne ist etwas signifikant, die Ursache der Jouissance. Wieder ein Zitat aus dem Seminar 20. Die Jouissance ist etwas, das sich befriedigt auf der Ebene des Unbewussten. Lacan nennt diese Befriedigung eine andere Befriedigung, die Befriedigung des Sprechens. Eine andere Befriedigung, das ist die, die dem Genuss entspricht, den es braucht. Just damit etwas passiere zwischen dem, was ich abkürzen möchte, indem ich sie nenne, Mann und Frau. Diese Art der Befriedigung entspricht bei Lacan der falschen Jouissance. Und jetzt sind wir bei den Männern und bei den Frauen. Männer und Frauen werden also als diejenigen bezeichnet, die aus der psychoanalytischen Perspektive als Männer und Frauen gelten, ungeachtet ihres biologischen bzw. genetischen Umfangs. Lacan bezeichnet mit diesen Positionen strukturelle Möglichkeiten, eben unabhängig von der anatomischen Ausstattung, die sich für Subjekte beiderlei Geschlechts anbieten. Anders gesagt, mit Lacan, man reiht sich hier ein durch Wahl. Klinisch betrachtet wissen wir auch, dass viele biologische Frauen sich als männlich strukturiert herausstellen und umgekehrt. Und nun zeige ich noch eine christliche Szene. Seven of Nine nähert sich wieder dem Captain des Schiffes an, um ihn dann letzten Endes auch zu überwältigen zu können. Und das macht sie mit den Mitteln der Verführung. Aber nicht sie, Sie ist ja sozusagen, sie erlebt es nur mit, aber sie ist nicht die Bewusstheit, sondern es macht eigentlich das in sie eingegangene Computerprogramm, der Doktor. Computer, Champagne, two glasses. Two new beginnings. And there's some hope for us yet? As I've discovered recently, anything is possible. Computer, dim the lights. Play EMH music file, Gamma 12. Diese Frau spielt eine Frau, in der den Körper einer Frau, in der ein Mann ist, der eine Frau spielt. Das ist der Lacan'sche Überschlag mal 3. Ja, jetzt wird es noch grausamer theoretisch. Lacan hat in diesem Seminar 20 diese Sexuierung, dieses Verhältnis, eine schlechte in einem Mathem in Formen dargelegt. Und wir haben hier verschiedene Zeichen. Fangen wir ganz unten an. Phi, der Signifikant des Phallus, Phi x, das ist das Subjekt, das der phallischen Funktion unterworfen ist. Also, wie wir gehört haben, das bedeutet, es hat die Kastration angenommen. Wobei für Lacan natürlich die Kastration jenseits des Penis zu sehen ist, sondern begriffen wird als die Anerkennung der Tatsache, dass man nicht vollständig ist, dass man nicht alles haben kann. Erste Zeile, diese Matheme, dieses Matheme, also dieser Quantor, Lacan bedient sich da bis auf, wie ich mir sagen lassen, sehr unorthodox, der Quantor, warum dieser Quantor bedeutet, es gibt mindestens ein X. Zweite Zeile mit Strich drüber. Es ist nicht der Fall, dass es ein x gibt. Das umgekehrte a mit x für jedes x gilt oder für alle x gilt, wobei Lacan hier noch ein bisschen eine Variation hat. X als Ganzes. Und vierte Zeile, das umgekehrte a mit x und ein Strich drüber. Nicht jedes x. Oder auch nicht alle x, beziehungsweise Lacan noch erweitert dann später auch nicht x als Ganzes. Wie schaut nun diese Formel aus? Es ist gelb, es tut nichts sehr gut. Oberteil links, die Seite der Männer. Oberteil rechts, die Seite der Frauen. Fangen wir mit den Männern an. Also, alle Männer fallen unter die phallische Funktion. Zweite Zeile. Alle Männer fallen unter die phallische Funktion. Für jedes X gilt phallische Funktion. Erste Zeile. Es gibt mindestens ein X, das nicht beschränkt ist auf die phallische Funktion, die phallische Funktion nicht gilt. Das heißt, dass nicht die Kastration auf sich genommen hat, das wird erklärt, so mit dem Vater der falschen Vater der Urordnung, unbegrenzter Zugang zu genießen, er kann sich alles erlauben, kann alles haben, alle Frauen, alles was ihm taugt, nicht mehr. Er ist sein eigenes Gesetz. Er ist nicht im Gesetz unterworfen. Ulrike Kade sagt, naja, diese Seite der Menge ist eigentlich relativ unspektakulär. Oberteil rechts, die Frauen. Erste Zeile. Das wird ein bisschen schwierig zu lesen. Es gibt kein X, ein Subjekt der Art, das die phallische Funktion nicht auf S zutrifft. Zwei Verneinungen. Oder es gibt kein X, das nicht der Kastration unterworfen ist. Oder keine Frau ist nicht der Kastration unterworfen. Das Ganze ist also, dieser Teil dieser ersten Zeile ist sehr nahe an der Formel 2, links unten, alle X sind der Kastration. Und da hoffen wir, dass wir können, sagen, prima, schaut es nicht noch einen wahnsinnigen Unterschied aus, alle Menschen sind der Kastration unterworfen. Aber, jetzt kommt die zweite Zeile, nicht alles von X unterliegt der Kastration. Das heißt, nicht alles an einer Person, die ungeachtet ihrer Anatomie unter die psychoanalytische Kategorie Frauen fällt, ist durch die falsche Funktion bestimmt. Auf der Seite der Frau entgeht etwas der Kastration. Lacan sieht darin einen Überschuss einer Möglichkeit. Also nicht so wie der Freud die infantile Kastration des Mädchens erklärt, in der vorhypalen Phase, im Vergleich mit der Mutter, die Unvollkommenheit des Mannes, des Penis, ein Verlust, und er sieht einen Überschuss. Und der untere Teil beschäftigt sich jetzt mit den Beziehungen dieser Strukturen, der männlichen und der weiblichen. Da haben wir also ganz rechts, das heißt, der Frauen, das durchgesprochene La, das ist aus der französischen Originalausgabe, im Deutschen ist es die durchgestrichen, und das symbolisiert, dass die Frau nicht vollständig ist. Worin besteht denn die Vollständigkeit des Mannes? Die Vollständigkeit des Mannes besteht im Hinblick auf die phallische Funktion. Frauen sind also eigentlich auch nicht weniger vollständig als Männer, außer man sieht sie durch die Brille der phallischen Funktion, nur im Hinblick auf die phallische Funktion. Und die Pfeile von La oder Die weisen jetzt auf die Partner der Frauen. Also bei unten der Phallus als Signifikant und oben das Signifikant des Mannes im Anderen. Also die Frauen sind im Phallus gepaart mit dem Signifikant des Mannes im Anderen, sozusagen getrippelt in ihrer Beziehung. Und dieses Genießen auf der Seite des Weiblichen, das der Kastration nicht unterliegt, versucht Lacan mit dem Ausdruck anderes Genießen oder Genießen des Anderen oder Genießen im Anderen zu fassen. Dieser Ausdruck umfasst alles, dieses Genießen umfasst alles, was sich nicht in ein falsches Funktionieren von Sexualität einschreiben lässt. Das heißt also, das andere Genießen ist eine von den Beschränkungen der symbolischen Ordnung unabhängige Form des Schützens. Steht außerhalb des Symbolischen, dem Realen zugeordnet. Die Schützens des anderen ist nicht begrenzt. Und ist auch nicht durch ihre eigene Untersagung bestimmt, so wie wir hören, durch das Gesetz und so weiter, sondern sie ist eine Schutzhaus des Körpers, die jenseits des Falles, jenseits der phallisch-symbolischen Ordnung ist. Sie ist ein Näher. Uns ist weiblich konnotiert auf der Seite der Frau. Rechts, das heißt, die Frau hat einen direkteren Zugang, nicht eine unproblematische Position, wie Ulrike gerade sagt. Und sie bezieht sich nicht auf ein Objekt A wie der Mann, sondern auf den Signifikanten im Mangel des Anderen. Erinnern wir uns, wir haben vorhin einen vorgängigen Mangel kennengelernt. Der andere Mangel entspricht dem Verlust im Realen. Lacan ordnet ihn dort, wo ein Lebewesen auf den Tod trifft. Der vorausliegende Mangel ist nun die Ursache für die Ausarbeitung eines symbolischen Mangelszenarios. Die Todeserfahrung des Subjekts, der Tod im Leben, den Lacan auch beschreibt, in der meiotischen Zellteilung, also in der Zellteilung der Keimzellen, kehrt verwandelt in diesem Objekt A wieder. Er bestimmt das sexuelle Begehren und das phallische Genießen des Subjekts, das übrigens Lacan auch das Genießen des Idioten nennt. Das heißt also, die Frau ist dem Mann nur qua Objekt A zugänglich. Versuchen wir es also zusammenzufassen. Das weibliche Genießen ist eine schwer beschreibbare und von Lacan als eine höhere Form des Genießens etikettiert. Dieses Gen ist jetzt dafür verantwortlich und dadurch, dass es kein Geschlechtsverhältnis gibt. Das heißt, dass der Mann kein Verhältnis zur Frau haben kann. Das wird vom Mann verdrängt. Denn es wäre dem Mann ja nur zugänglich, wenn er auf seine falsche Funktion verzichten würde. Was aber bedeutet, dass er ihn auflösen würde als Subjekt. Ich zitiere. Die beiden Formen des Genießens, Olegikate, sind aus weiblicher und männlicher Position unterschiedlich zugänglich. Die mit dem falschen und dem anderen Genießen verbundenen Körper gehören verschiedenen Registern an. Während das falsche Genießen auf die bestehende symbolische Ordnung angewiesen bleibt, machen die Genießenden im anderen Genießen eine Erfahrung des realen, jenseits des falsch determinierten Bedeutungsuniversums. Die Frau steht in zwei Erfahrungsbereichen und in keinem ganz, dass sich die gegenseitig verfehlen, ist unvermeidlich. Der untere Teil der Formel der Sexuierung bietet also eine grafische Illustration davon, dass sich statt auf die Frau das Begehren des Mannes auf das Objekt A richtet, statt auf den Mann bezieht sich die Frau auf den Signifikanten des Phallus, vier, und darüber hinaus auch noch auf den Signifikanten des Mannes, des Genießens des anderen, und dazwischen ist diese Barriere zwischen dem Symbolischen und dem Realen, die Unterscheidungslinie zwischen Existenz und eben diesem Existenz, das heißt, da verläuft zwischen Objekt A und in diesem durchgestrichenen La. Man könnte also abschließend sagen, dass die Rolle der Frau und des Körpers im lacanianischen Diskurs niemals abschließbar ist und auch niemals abschließbar zu erfassen ist. Und wir sehen auch, dass die psychoanalytische Subjekttheorie eigentlich nicht loszulösen ist von einer gleichzeitig problematischen Weiblichkeitstheorie. Was habe ich daraus gelernt eigentlich? In diesem Lacan stellt hier Trägheit der Sprache, ihre Abgriff, wie sie genannt wird, entgegen, diese Trägheit der Struktur entgegen diesem höchsten Sein als Wissen, wonach man streben könnte oder sollte. Der Sinn ist für Lacan immer ein Äquivoke, ein Absinn, eine nicht zu handhabende Ambiguität. Und immer wenn man sich anhand eines komplexen und schwierigen Textes versucht, Klarheit zu schaffen, über ein Thema bei Lacan, dann entgleitet diese Klarheit umso mehr, je tiefer man in den Text eindringt. Und zum Schluss, wenn er überzogen hat, geben Sie mir noch 1:40. Es gibt eine Hymne auf den Phallus. Okay. Jeder kennt sie. Damit sehen Sie auch den Namen derjenigen, die hier gespielt haben. Thank you. dachte, es wäre gut, wenn wir das irgendwo publizieren würden. Das wäre jetzt wirklich ein sehr schöner Unterschied. Das ist das angestanden, neue Bekannte. Ja. Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn wir ein bisschen da Raum hätten zum Reden. Weil ich mich was ganz anderem, also ganz anderem, also ziemlich einen anderen Akzent setzen werde. Und ja. Das heißt, ihr öffnet. Ja, vielleicht muss man so ein bisschen Zeit nehmen, einfach zu reden und so gibt es irgendwelche Ideen, Fragen. Ja. Meine, also vielleicht ergänzend sagen, was ich natürlich nicht angegangen bin, ist die Diskussion, die natürlich in der feministischen Literatur der letzten 40, 50 Jahre durch solche Sommer von Lacan hervorgerufen hat. Also ich bin wirklich kein Kenner dieser Literatur. Das ist auch so, ich habe es immer gesehen, diese kanadischen Flösser, die gibt es nur sehr wenige davon allerdings, die diese riesigen Flösser und diese gigantischen Baumstämme miteinander durch starre Seiten locker verbunden sind, große Flussstrecken entlang begleiten und die immer auf diesem sich drehenden Baumstämmen angehen und zusammen halt aufpassen, werden sie zerrieben und putschen sie dann weg. Nicht? Ungefähr so kommt man das vor, wenn man sich auf diese feministische Lektüre einlässt. Ja. Das ist also etwas zum Teil wirklich, also kann man wirklich also hier zum Verschwinden bringen, denn die Aussagen sind also eben sehr, sehr unterschiedlich. Es geht. Aber du hast ja auch eine andere schöne Linie für uns gefunden. Ich glaube, die. Nein, es war die Kritik. Aber man muss eigentlich schon sagen, dass das natürlich also ein großes Beschäftigungsmodell ist. Ja. Auch die gerade in Indien auch Bezug auf die Nussjägerei. Ja. Da gibt es ein sehr schönes Buch, auch 530 Seiten, von Topkan, glaube ich, heißt der, zu Hause teilweise gelesen, der sich nur mit der Arbeit von Nussjägerei und Lacan in Bezug beschäftigt. Das ist ein sehr, erfordert etwas Geduld, aber es ist sehr, ein sehr, sehr gescheit geschrieben im Thurian-Kant-Verlag. Es gibt also Literaturen, wo offensichtlich also die einfachsten Dinge, bei denen es um Lacan geht, nämlich dass es hier eben Strukturen gibt, überhaupt nicht beachtet werden. Ich finde, da geht es um den körperlichen, sexierten Mann und die sexierte Frau und da wird die Kritik aufgemacht und kommt nicht zu absurden Schlussfolgerungen. Man müsste da vielleicht eine ganz interessant, jemand zu hören, der sich da wirklich auskennt und schon mal von letzten Sonntag oder so, ich vermag es nicht. Ja, noch ein Kreuz. Ich habe das genossen, diesen kleinen Exkurs also in der Terminologie mit dem Bewusstsein, dass er eigentlich nicht sozusagen diese sehr zeitliche, semiotische Konzeption der Phasen und so weiter passt. Wie ging es dir damit, hier sozusagen so eine Lücke zu füllen mit diesem Gleichansatz von unserer Arbeit? Ja, also das war also eine Entschuldigung. Ja, das war nicht ganz einfach, muss ich sagen. Nicht? Also diese Tatsache, dass da kann es mal gelegentlich halt den Leib so nennt, aber in diese Aussage, das nicht ausarbeitet, ist schon also ein Manko. Nicht? Und trotzdem, deswegen habe ich das auch so zitiert, zum Teil habe ich das zusammengesucht aus verschiedenen Quellen. Trotzdem sehe ich da schon sehe ich schon einen Übergang. Ich finde, man kann hier schon einen Übergang machen. Es sind natürlich grundsätzlich andere Welten. Der Husserl, der geschrieben in seiner neuen Handschrift, 40.000 Seiten oder handschriftlich geschrieben ist. Und sich also mit der Family Equipment und auch des Leibes beschäftigt. Melon Ponty und wie sind dann alle noch kommen. Also das ist schon zum Teil eine völlig andere Denkwelt. Da geht es auch um das Denken einer Substanz, da geht es um das Denken eines Wesens. Also das ist eigentlich, im Grunde genommen ist es diese Absage von Lacan und der Ontologie. Das, was Lacan, das ist in dem Buch, darüber die Jägerei gut ausgearbeitet, Also natürlich setzt sich mit dem Sein auseinander und so weiter, aber das ist etwas, das sieht er ganz anders. Nicht? Für ihn ist also der Diskurs, er unterscheidet zwischen dem Diskurs des Philosophen und dem psychoanalytischen Diskurs. Der Diskurs des Philosophen ist der Welterklärung. Nicht? Und mit dem will er eigentlich nichts zu tun haben. Nicht? Also, nichts zu tun ist schräg ausgedrückt. Dem misst er für sich, für seine Theorie keine Bedeutung zu. Ihn interessiert diese Stimme, nicht wahr, also im weitesten Sinne diese Stimme, dieses Niederschlagen des Unbewussten, nicht wahr, an der Oberfläche des Körpers, in der Situation, dieses Aufbrechen der signifikanten Kette, wo plötzlich etwas hervorkommt, das wir nicht wollen, das der Versprecher und irgendwelche Dinge und was uns in seiner Ansicht nach sind wir davon eigentlich im Leben bestimmt. Nicht? Also das Subjekt, das Selbstbewusstes und Selbstbestimmen, das ist etwas, was für ihn in seiner Vorstellung eigentlich ontologisch keinen Platz hat und eigentlich eine Absage hat. Genauso wie auch hier ja eigentlich dem kartesianischen Denken auch eine Absage hat. Also das ist also sozusagen der Gegenpol zum kartesianischen Dualismus. Aber es erfordert, also für mich persönlich, wir haben schon darüber gesprochen, für mich persönlich war es schon insofern ganz lehrreich, weil ich in dieses Leib-Körper-Thema eingestiegen bin, dem ich eigentlich früher nicht sehr viel abgewinnen konnte. Vielleicht würde die Lektüre machen, mir auch zu spröde war. Aber ich habe jetzt schon Interesse und Blut geleckt, sozusagen, um beim körperlichen Flüssigen zu bleiben. Vielleicht kann man auch daran erinnern, dass es eine gewisse Vermittlungsstruktur zwischen Phänomenologie und Strukturalismus gibt, ja. Auf der Bach-Gegenseite, ja. Nämlich untersucht dieses Leib-Körper-Problem. Bach-Gegen, der auch in Jakobson bekannt war. Und das ist eine Art sowjetische, da gibt es eine Bach-Gegen-Kreis, eine sowjetische, ich kann es recht nicht, strukturalistische Gruppe ins Leben gerufen. Und da wollte ich nur sagen, ja, schau, dieses Problem zwischen, also Leib, Körper, als Relation zwischen inneren und äußeren Körper, zwischen Extrozeption und Introzeption, wobei der äußere Körper ja mit dem Blick eines anderen ist, im Sinne, also eine reflexive Struktur ist. Und indem es eine reflexive Struktur ist, kann der äußere Blick nur mehr ein detaillierter Rückblick sein. Also er muss schon sinnmäßig geordneter sein. Er muss sozusagen in dieser Reflexion Sinn aufnehmen. Also in dem Sinn, zwischen Sinn und Sein, also Sinn und Körper, diese Problematik ist da schon angesprochen auf eine völlig andere. Und fand ich eigentlich eine relativ originelle Weise. Das ist ein, ich habe das seinerzeit 1971 in der Sowjetwissenschaft ist das herausgekommen und jetzt vor zwei Jahren oder drei ist die Zeit Autor und Held. Da geht es auch um den ästhetischen Wert. Ist es sogar noch weiter publiziert worden. Aber vorher ist gerade in der Bach-Rezeption ist ja immer nur diese Karneval-letzten Sachen und auch Dialogtheorie, das ist gemacht worden, das andere ist vernachlässigt worden. Zumindest Hast du eine Idee, oder wie würdest du das verstehen, oder wie verstehst du das, dass die Medizin immer weniger vom Leib vom Körper auch wissen will, sondern immer mehr sich dem Bild oder den Zahlen zuwendet? Also dass die zum Gott will, kaum einer mehr irgendwo hindrücken will, sondern gleich dich ins Labor schickt oder zu irgendwelchen bildgebenden Verfahren und sich dann die Werte anschaut. Ja, das ist eine. Also bei medizinischen Kongressen sagt man auch sowas, ich danke Ihnen für die gute Frage. Ne? Das heißt, wenn man so bringen, also irgendwie. So einen Ausweg sucht. Naja, es hängt aber davon ab, glaube ich, es hängt sich schon an dem Wort Medizin. Nicht? Von welcher Medizin sprechen wir? Nicht? Es gibt ja viele Mediziner. Die Medizin, die du meinst, ist die Schulmedizin. Nehme ich jetzt mal an. Die andere, die sich sehr wohl mit dem Leiblichen auseinandersetzt, ist die Schulmedizin. Ich würde sagen, das hat einmal zum Teil ökonomische Gründe, hat auch, das wird auch in der feministischen Literatur, soweit ich gelesen habe, wird das auch sehr scharf ins Auge gefasst. Nicht? Und zwar als im Sinne von Foucault, nicht? Also so eine Bestimmung von außen, nicht unbedingt als ein Machtprozess, aber eine Bestimmung von außen. Es geht auch so weit, dass natürlich also hier der Körper einem Optimierungsprozess unterliegt. Nicht? Wenn wir die heute anschauen, was da für Diskurse in der Öffentlichkeit laufen, über wie ernähren wir uns und wie müssen wir leben, dahinter steht ja immer dieser, einen möglichst fitten Körper zu haben, nicht? Möglichst fit zu sein im Arbeitsprozess, nicht? Möglichst fit zu sein auf dem Sklavenmarkt der kapitalistischen Ausbeutung. Nicht? Und wer also schwer oder wer nicht gut funktioniert, also uns irgendwie körperlich nicht hineinpasst, der ist schon mal draußen, nicht? Der ist schon mal im Randgebiet der Gesellschaft. Nicht? Also ich glaube, dass das wahrscheinlich also schon im weitesten Sinne, also wenn man diesen Kritikpunkt jetzt mal so akzeptiert, und das will ich jetzt gar nicht auf die Gegenargumente vorbringen, ich nehme es jetzt aber so, das gebe ich schon nicht, dann denke ich, dass damit sehr wohl eine Rolle spielt, nicht? Weil einfach eine bestimmte Form des Denkens hier in der Wissenschaft Einzug gehalten hat, die neben sich andere Formen des Denkens nur eine Abwertung tut. Also, ich habe das einmal ein schönes Beispiel erlebt. Wir waren auf dem Europäischen Gastronomiekongress in Oslo und dort ist über chronische und subagitane Erkrankungen gesprochen worden, fürchterliche chronische Erkrankungen, die lebensbestimmend und lebenszerstörend sein können. Und das waren die typischen Vorträge, damals noch der Diapositive. 15 Minuten, 10 Minuten Vortrag, 5 Minuten Diskussion, 8 bis 10 Slides, die Daten präzise zusammengefasst und so ist es da hingegangen. Ne? Und dann war ein Vortrag des Psychoanalytikers, der wirklich toll war. Ne? Das war noch nicht, und der hatte so ungefähr 20 Minuten oder 30 Minuten gesprochen, das war ihm auch eingeräumt, es war keine Zeitüberziehung. Und die Leute haben Scharen. Es war ein Hörsaal für 1000 Leute, die mit Scharen den Hörsaal verlassen. Es war niemand mehr fähig, sich länger als 10 Minuten einzulassen. Es war niemand mehr fähig, sich Sätzen zu widmen, die in sich geschachtelt und konstruiert sind. Es war niemand mehr fähig, Gedankengänge laufen zu lassen. Das war wirklich, also für mich war es eher, immer dann mich länger unterhalten. Wir haben mit ihm korrespondiert und er hat mir seine Arbeiten geschickt. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Genau, ich würde vorschlagen, wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf zurück nach deinem Vortrag.